Der Frankfurter Psychoanalytiker Thomas Ettel hat in seiner Praxis viele Frauen erlebt, die sogenannte Essstörungen hatten. Dabei ist ihm aufgefallen, dass sie alle auch oder sogar in erster Linie ein gestörtes Verhältnis zu ihrem Körper hatten. Seitdem beschäftigt er sich als Analytiker mit der Bedeutung des Körpers und vor allem den eigenen und den fremden Bildern, die dabei eine Rolle spielen. Ich habe ihn zunächst nach seinem Zugang zu diesem Thema gefragt. Der Körper spielt natürlich in der Psychotherapie insofern eine große Rolle, als die Seele ja sozusagen, wie Freud gesagt hat, auf dem Körper-Ich aufbaut und sich sozusagen über das Körper-Ich allmählich entwickelt. Das andere Motiv ist, dass ich sehr viel mit Patienten arbeite, die essgestört sind und bei denen natürlich das Thema Schlankheit und Körper, das, was wir Dysmorphophobie nennen, also ein gestörtes Körpergefühl, das, oder ein Bild vom eigenen Körper, das kein realitätsgerechtes Bild ist, dass ich mit den Patienten viel arbeite und das immer wieder natürlich eine Rolle spielt. Und das Dritte ist, dass wir heutzutage eine Rückführung der Seele auf den Körper beobachten können, dass also sehr vieles am Körper, Seelisches am Körper sozusagen wieder dargestellt wird und inszeniert wird. Ja, Sie haben gerade gesagt, dass wir heutzutage, bedeutet das, dass es eine Zunahme gibt, dass der Körper heute eine größere Bedeutung bekommt oder zumindest eine andere Bedeutung bekommt, als das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war? Ja, es sieht so aus, als würde der Körper immer mehr ins Zentrum rücken. Also die ganzen Dinge mit Körperkult und Schönheitswahn und so weiter bringen den Körper immer mehr in den Vordergrund. Dafür nehmen andere Dinge oder treten andere Dinge, die früher wichtig waren, also Geist und Seele, treten dadurch offenbar in den Hintergrund. Also es gibt da schon eine Zentrierung in den letzten Jahren, vielfach natürlich auch bedingt durch technische Möglichkeiten, also plastische Chirurgie und so weiter, dass vieles am Körper verändert wird, was in der Seele dann sozusagen nicht mehr verändert werden muss. Können Sie das denn auch in Ihrer Praxis beobachten, dass sich das verändert? Seltsamerweise relativ wenig. Also die essgestörten Patienten, die ja sehr viel mit Schlankheit sehr großen Wert drauf legen, sie bringen nie irgendwelche Hinweise darauf, dass sie sich an den öffentlichen Idealen zum Beispiel orientieren. Also das kann nur heißen, dass es entweder so verborgen sich alles abspielt mit dem Körper und diese ganzen Wahrnehmungen als tachistoskopisch ganz unterschwellig wahrgenommen wird, oder es macht so eine Scham, dass es gar nicht sozusagen zugegeben wird, dass man sich so beeinflussen lässt. Nicht? Da Sie jetzt das immer wieder angesprochen haben mit den essgestörten Patienten, Sie haben auch ein Buch dazu geschrieben zum bulimischen Körper. Was sind denn die Hauptmerkmale, die Sie dort entdeckt haben, die Sie dort auch in dem Buch dann beschrieben haben? Ja, die Hauptmerkmale sind interessanterweise, dass es eben letztendlich nicht um den Körper geht, sondern dass es natürlich um die Seele geht und dass diese Patienten ungeheuer viel Probleme mit ihren Gefühlen haben und mit der Verarbeitung ihrer Gefühle und vor allem auch mit der Verarbeitung von Erlebnissen. Da sie aber hier sich so geschwächt fühlen, versuchen sie, die ganze Thematik sozusagen am Körper abzuhandeln. Da haben sie einen sehr starken Bezug zu gesellschaftlichen Vorgängen, wo das, wie ich vorhin schon sagte, ja ähnlich stattfindet, nicht? Also alles Seelische wird versucht, sozusagen am Körper abzuhandeln, was den Vorteil hat, dass sich körperliche Dinge schneller beeinflussen lassen, schneller beseitigen lassen durch Tabletten und so weiter, die ganzen Psychopharmaka, sodass man sich mit den seelischen Dingen im Grunde nicht mehr auseinandersetzen muss. Aber interessanterweise spielt das Essen bei den Essgestörten in meinen Behandlungen überhaupt keine Rolle. Und ich lege offen gestanden auch keinen Wert drauf, weil wir Analytiker diese Dinge ja als Symptome betrachten, hinter denen Konflikte oder Defekte stecken und die natürlich viel entscheidender sind für uns, sodass wir hoffen, dass das Symptom sich im Laufe der Zeit von selbst erledigt, ohne dass man konkret dran arbeitet. Darum interessiert mich dann eben auch, wo die Patienten eigentlich ihre Körperfantasien, also die Bilder, die sie von ihrem Körper haben, wo das eigentlich herkommt. Das ist natürlich sehr schwer zu eruieren, aber es zeigen sich doch nach und nach eigentlich schon die Prozesse, nach denen das innerpsychisch abläuft. Was ist denn aus Ihrer Beobachtung für eine Konfliktstruktur dahinter? Wie sehen diese Konflikte aus, von denen Sie sprechen? Man kann es aus verschiedenen Richtungen sehen. Einmal ist es so, wie ich es vorhin sagte, dass also Gefühle sozusagen nicht ausgehalten werden können und vor allem Gefühle, die belastend sind. Nicht? Also wenn Sie Zorn haben, wenn Sie neidisch sind oder wenn Sie eifersüchtig sind, diese Patienten, dann vermeiden Sie im Grunde solche Situationen, um da gar nicht hineinzukommen, weil Sie die nicht verkraften können. Es ist dann auch nicht nur bei diesen Patienten, dass diese Intensität und die Heftigkeit dieser Gefühle nicht verarbeitet werden kann. Man kann es aber auch von einer anderen Seite sehen, also von der innerpsychischen Struktur. Da haben diese Patienten ein sehr strenges und sehr starkes Über-Ich aufgebaut. Das merkt man daran, dass sie sehr perfektionistisch sind, einen sehr hohen Leistungsanspruch an sich selbst haben. Und dieser Perfektionismus sozusagen, der das Ich niederdrückt, dass das kleine Ich sich dagegen gar nicht wehren kann. Und dann haben sie den Effekt, dass sie auf der einen Seite ungeheure Leistungsanforderungen haben, auf der anderen Seite sich aber Bedürfnisse, die dadurch völlig unterdrückt werden, dann sozusagen gewaltsam irgendwann durchsetzen müssen. Der Patient und sein Körper auf der Couch des Psychoanalytikers. Der Analytiker Thomas Ettel aus Frankfurt am Main. Ettel hat auf Einladung des Zentrums für angewandte Psychoanalyse und der Bremer Psychoanalytischen Vereinigung in der Universität Bremen einen Vortrag gehalten. Seiner Ansicht nach sind die verzerrten Bilder und Wahrnehmungen nicht nur ein Krankheitssymptom. Sie haben vielmehr auch mit unserer Gesellschaft zu tun. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass der menschliche Körper eine Geschichte hat. Er ist keineswegs eine Konstante. Menschen haben ihn sich dick oder dünn, blass oder gebräunt als Körper der Arbeit oder der Schönheit vorgestellt. Der Körper ist in unterschiedlichen Phasen der Geschichte unterschiedlich kulturell besetzt. Diese Besetzung hat immer auch eine Seite der Disziplinierung, mindestens der Normierung. In den letzten Jahrzehnten, im Zeitalter der Bilder und Medien, ist der Körper besonders ästhetisch besetzt. Was das bedeuten kann, beschreibt der Psychoanalytiker Thomas Ettel. Was Menschen sich in verschiedenen Epochen je als den Körper vorstellen, was sie als ihren Körper erfahren, organisiert sich nach Bildern, die den jeweiligen Technologien folgen. Bis ins 18. Jahrhundert gab es die mimetische Technologie, den kunsthandwerklichen Automaten als Leitikone. Es gab die Vorstellung vom Körper als Maschine. Es folgte der transzendentale Typus der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts, der Körper als Motor, der Energie umwandelt, und schließlich den digitalen Typus des späten 20. Jahrhunderts, den flexiblen, netzwerkartig organisierten Körper des Immunsystems. Die Pluralisierung der Gesellschaft hat zur Auflösung all jener Verbindlichkeiten geführt, welche im Verlauf der Geschichte Körpermodelle vorgegeben haben. Die Dimension, welche der zeitgenössische Körperkult angenommen hat, geht über bisher Dagewesenes hinaus. Dabei werden die geistigen oder weltlichen Obrigkeiten von einst heute von der Obrigkeit Bildmedien abgelöst. Die Entwürfe des Körperbildes sind nach wie vor von Ideologien geprägt. Im Folgenden wird es um das Verhältnis von Bild und Körper gehen. Gemeint sind Bilder, die menschliche Körper darstellen. Für meine Überlegungen ist die Analogie von Körper und Bild von Bedeutung. Mit Analogie ist keine einfache Gleichung gemeint, im Sinne von Abbildlichkeit, hier das Reale, dort seine Verdopplung im Bild. Analogie sei keineswegs ein Problem von Ähnlichkeit, sondern ein solches der Referenz, so die Bildwissenschaft. Die Referenz ziele auf eine Idee des Subjekts, die sie am Körper sichtbar machen will. Was die Bildwissenschaft unter Referenz versteht, entspricht in etwa dem, was die Psychoanalyse unter der Beziehung zwischen Symbol und Symbolisiertem versteht. Ein Bild vom Körper, also ein präsentatives Symbol, zeigt eine viel dichtere Analogie zum Körper und größere Affektnähe als beispielsweise ein diskursives Symbol, ein Wort. In der Analogie ist auch die Differenz von Bild und Körper aufgehoben. Eine dieser Differenzen besteht in der jeweiligen Defizienz von Körper und Bild. Bilder sind dadurch defizient, dass sie immer Bilder bleiben und nie Körper werden können. Pygmalion schaffte solche Verlebendigung nur mit Hilfe der Götter. Balzac jedoch hat das Scheitern solcher Versuche in das unbekannte Meisterwerk geschildert. Körper sind dadurch defizient, dass sie immer Bildern unterlegen waren, denn Bilder zeigen perfekte Körper und waren im Gegensatz zu Körpern nicht sterblich. Wenn Picasso sagt, Kunst sei keine Wahrheit, sondern eine Lüge, die uns die Wahrheit begreifen lehrt, dann ist in dieser Bemerkung die Referenz zwischen Bild und Körper angesprochen. Kunst deutet auf Wahrheit, die Fälschung Bild deutet auf die Wirklichkeit der Körper. Im Bild, so die Bildforscher, befreie sich der Mensch von seiner Körperschwere und greife nach den Sternen einer künstlichen Welt, die nur aus Phantomen besteht. Bilder scheinen echter zu sein als Körper und würden mehr faszinieren, indem sie uns von unseren Körpern zu befreien scheinen. Befreiung von Körperschwere heißt, wir fühlen uns in der Anatomie gefangen. Darum würde ich von einer Flucht ins Bild sprechen. Bilder scheinen die reale Körperlichkeit zu ersetzen. Sie wären gleichzeitig den als lästig und unkontrollierbar empfundenen organischen Körper ab. Das ist die wichtigste These des Frankfurter Psychoanalytikers Thomas Ettel, den Sie in der heutigen Sendung hören können. Das Verhältnis von Bild und realen Körpern geht im Zeitalter der Bildmedien immer mehr verloren. Menschen entfernen sich von ihren wirklichen Körpern und orientieren sich immer mehr an dem, was ihnen von außen über die Medien vorgegeben wird. So entstehen Wunschbilder oder, wie die Psychoanalytiker sagen, wir identifizieren uns magisch mit den Bildern. Mit magischer Identifizierung ist schiere Imitation gemeint. Ihr Prototyp ist die halluzinatorische Wunscherfüllung. Es handelt sich um ein magisches Mittel, das Objekt zu sein. Der reale Körper will heute selbst ein geschöntes Bild sein, eben bildschön sein. In der Liebe zum Bild erfolgt sozusagen ein Wechsel vom Anklammerungstypus zum narzisstischen Typus. Das Ich passt sich ganz dem Objekt an, es wird mit ihm identisch, wie bei der Geschlechtsumwandlung am deutlichsten. Das Subjekt will sich also von seiner Anatomie befreien, indem es sich auf die Seite der Bilder schlägt. Der Körper der Wunschbilder, perfekt im Aussehen, wird zur Vorlage für die Gestaltung der realen Leiber. Möglichst wie die Computerheldin Lara Croft auszusehen, ist das Ziel. Wir verneigen uns nicht länger ehrfürchtig vor den Bildern, zerknirscht über unsere öde Anatomie, sondern wollen auch so göttlich sein. Eine Bildblasphemie. Wie kommt es zu dieser magischen Identifizierung mit den Bildern? Nun, zum einen müssen die perfektionierten Körper in den Bildern bei ihren Erfindern ungeheure Scham auslösen. Präsentative Symbole zeigen ja große Affektnähe. Eine Scham, die entweder nur durch Versinken im Erdboden oder durch mimetische Anpassung an die Bilder gelöscht werden kann. Sind die realen Leiber so schön gestaltet wie auf den Bildern, verheißt das Rückkehr ins Paradies, in dem es keine Scham gibt. Die magische Identifizierung mit dem Bild hätte demnach Schamabwehrfunktion. Die Scham entlarvt den hohen dysmorphophobischen Hintergrund des Schönheitswahnes. Zum anderen dürfte die scheinbare Echtheit, namentlich der virtuellen Bilder, zur magischen Identifizierung verführen. Wenn in Filmen echte Schauspieler in virtuelle Kulissen hineinkopiert werden oder virtuellen Körpern echte Köpfe aufgesetzt werden, dann wird dem Zuschauer per Sinnestäuschung suggeriert, das Virtuelle sei echt und damit erreichbar. Die scheinbare Realitätsnähe rückt das Unerreichbare in Griffnähe. Die täuschende Echtheit fördert die Imitationsbereitschaft und treibt in den Illusionismus. Der Primärprozess wird aktiviert. Die Virtualität der Vorlage erzeugt Virtualität in den Köpfen der Betrachter, die die Realität ersetzt. Das Virtuelle wird zum Realen, die Lüge zur Wahrheit. Da unser Gehirn zwischen Realerfahrung und Illusion nicht differenziert, wird durch die Teilnahme, vor allem die interaktive, an virtuellen Szenen eine komplexe psychophysiologische Handlungsbereitschaft erzeugt, die zur Abfuhr durch reales Handeln drängt. Zugleich verführen die virtuellen Bilder dazu, sich je nach Belieben in sie hinein zu projizieren, da sie nur noch Körper zeigen, aber kaum noch Individuelles, keine Idee des Subjekts, also unbeseelt und referenzlos sind. Sie wirken wie unstrukturierte, projektive Tests. Erfolgte bislang die Formgebung des gesellschaftlichen Körpers durch religiöse oder staatliche Regeln, so erfolgt seine Formgebung jetzt durch die Deutungseliten in Werbung und Medien. Sie geben das moderne Körperbild vor, das als Ideal zu gelten hat. Inszeniere dein Ich, teile dich mittels deines Körpers mit, lautet die Botschaft der Vier-Farben-Magazine. Zwischen den Zeilen indes lässt sich lesen, entferne dich aber nicht zu weit von Claudia Schiffer und Leonardo DiCaprio. Unbeseelte Bilder. Die Lösung des Bildes vom Körper. Der Psychoanalytiker Thomas Ettel aus Frankfurt. Was die dazwischendrängenden medialen Bilder auslösen, dazu mehr nach der nächsten Musik. Körper und Körperbilder, das ist das Thema im heutigen Studio Nordwest im Nordwestradio. Der Psychoanalytiker Thomas Ettel aus Frankfurt beschäftigt sich damit, was es bedeutet, wenn sich fremde Körperbilder zwischen unsere eigenen Körper und unsere Wahrnehmungen drängen, wenn wir gar nicht mehr wissen, was unsere eigenen und was die fremden Bilder aus den Medien sind. Besonders in der Pubertät kann die Suche nach Idealen stark irritiert werden mit unabsehbaren Folgen. Wenn die Ideale nicht selbst gefunden werden dürfen, sondern aufgezwungen werden, kann das entweder zu einer totalen Bildverweigerung führen oder aber zu einem wahllosen, unkritischen Konsum der Vorgaben. Der Adoleszente kann dann eben nicht in seinem Körper selbst sein. Vielmehr kommt es zu einer Konfusion der Bewertungskriterien. Magersüchtige halten sich bekanntermaßen für viel zu fett. Auch eine reife, stabile Identifizierung mit den Idealen ist erschwert. Eine primitive, wie die Imitation, wahrscheinlich. Diese Imitation sucht die Verschmelzung von realem Körper-Ich und Körper-Ich-Ideal zugunsten des Ideals, sucht also das Einswerden mit dem Bild. Die Differenz zwischen Bild und Körper wird negiert. Die Körpergrenzen werden verleugnet. Bild und Körper werden als identisch erlebt, auch wenn der reale Körper dazu keinerlei Anlass gibt. Nicht länger ist das Bild das Idol, sondern der Körper kann fortan selbst idolisiert werden. Hat man die Haut von Nicole Kidman, ist man Nicole Kidman. Das ist das Wesen der magischen Identifizierung. Das Ergebnis solcher Imitation ist äußerst fragil. Aber nur in ein unfertiges, brüchiges Körperbild können neue Ideale wie in eine offene Wunde einströmen, ganz im Sinne des Konsums natürlich. Der ständige Wechsel der von den Bildmedien gelieferten Ideale, denen es zu entsprechen gilt, die Bilderflut also, ist aber nicht zu bewältigen. Da dem Über-Ich-Anspruch nicht Folge geleistet werden kann, kommt es zu permanenter Unzufriedenheit und Versagungsgefühlen, die nur mit der Suche nach adaptionsfähigen Idealen ruhig gestellt werden kann. Was hier dem Ich abverlangt wird, können aber nur die virtuellen Girls leisten, blitzartig die Haarfarbe wechseln und immer zur Verfügung stehen. Die alte Unerreichbarkeit der Bilder stellt sich darüber wieder her. Die wunderbaren künstlichen Körper und der frustrierende eigene Körper. Die Faszination für Bilder und Ideale, die Ästhetisierung des Körpers, hat schon eine lange Geschichte. Dennoch bekommt sie im 20. Jahrhundert, im Zeitalter der Bilder und der Visualisierung, einen zusätzlichen Akzent, wie Thomas Ettel betont. Die Leiber schön machen ist kein Privileg des narzisstischen 21. Jahrhunderts, sondern hat eine lange Tradition. Ein Mix aus Bleisulfid und Ruß als Augenschminke ist Erbe der Steinzeit. Die 6. Dynastie kannte den blauen Lidstift. Mit vom Öl glänzender Haut stolzierten in Memphis und Babylon die Menschen umher. Hiob nannte seine 3. Tochter Schminkhörnchen. Homer besingt die Schönheit als Grund für den Kampf um Ehre und Macht. Gymnastik ist eine Erfindung der griechischen Antike. Damals nahm der Kosmetikwahn derart überhand, dass Solon um 600 vor Christi den Verkauf von Salben verbot. Im Laokoon sagt Lessing, erzeugten schöne Menschen schöne Bildsäulen, so wirkten diese wiederum auf jene zurück. Und der Staat hatte schönen Bildsäulen schöne Menschen zu verdanken. Die chirurgischen Mittel zum Modellieren von Traumkörpern besaß die Antike nicht. Die eigentliche Geburtsstunde der plastischen Chirurgie war der Erste Weltkrieg. An dem Splitterhagel zerstörten Gesichtern übten die Ärzte die plastische Umformung von Körperteilen. Allerdings soll man zu Marc Aurels Zeiten schon Nasen gerichtet haben. Und 1597 hat man in Italien Haut auf andere Körperteile zu transplantieren versucht. Und die Kastration einer schönen Stimme wegen gehörte seit dem 18. Jahrhundert zum Repertoire. Schöne Bildsäulen produzieren also immer schon schöne Körper. Aber heute haben wir es mit einer Veränderung zu tun, die Merkmale eines qualitativen Sprunges zeigt. Öle, Salben, Schminke, all das wurde auf die Haut aufgetragen und war reversibel. Die plastische Chirurgie schminkt und salbt unter der Haut. Solches Salben ist meist irreversibel, es gibt kein Abschminken. Damit erfolgt ein Wechsel im Register vom Imaginären zum Realen. Auf das, was bisher als unverfügbar galt, die Anatomie, kann jetzt zugegriffen und willentlich manipuliert werden. Die Natur wird durch die neuen Technologien zur Disposition gestellt. Das Mängelwesen Mensch wird zum Auslaufmodell. Das Bild wird zum Original, der Körper zur Fälschung. Die Möglichkeiten der neuen Technologie helfen dabei noch nach. Der Körper kann gleichsam künstlich nachgebessert werden. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen sich ein Mensch allein aus seiner Umwelt oder seiner sozialen Situation heraus entwickelt. Es also noch sichtbar war, ob er körperlich arbeitete oder eher geistig. Heute kreist der Körper um sich selbst, konfrontiert mit den Normen der Kultur. Das ist das, was Psychologen und Kulturwissenschaftler Selbstreferenz nennen. Selbstbilder entstehen schon immer in der Spiegelung besonders der Mutter. Sie werden im Laufe des Erwachsenenwerdens dann zu eigenen Bildern. Im visuellen Zeitalter scheint dies aber zu einem permanenten Prozess zu werden. Die medialen Bilder ersetzen die Mutter. Eine Dauerbeziehung ohne Lösung, grenzenlos oder manisch, wie der Psychoanalytiker Thomas Ettel das nennt. Als Beispiel erzählt er die Geschichte der Chinesin Li, die sich zu klein findet und sich durch mehrere Operationen an den Beinen strecken lässt, mit unübersehbaren Narben, aber einigen Zentimetern mehr an Körpergröße. Wenn sich der Körper in den Bildern spiegelt, dann finden wir die Situation des Spiegelstadiums wie von Lacan beschrieben vor. Während der Schimpanse alsbald sein Spiegelbild als Trugbild erkennt, jubelt das Kleinkind. Es ist fasziniert, weil es sein Spiegelbild als Ganzes sieht und damit die fehlende Koordination des eigenen Körpers vorwegnimmt, die es noch nicht erreicht hat. Sagen wir, das Kleinkind kommt in eine manische Stimmung, weil Körper-Ich und Körper-Ich-Ideal verschmelzen. Die Orgie beim Tanz ums goldene Kalb ist ein Beispiel für eine solche manische Verschmelzung. Das goldene Kalb ist der optimierte Körper. Das können Sie auf der Love Parade in Berlin sehen. Man tanzt um sich selbst. Aber auch folgender Satz deutet auf eine manische Stimmung. Mit Schmerzmitteln betäubt, aber glücklich, liegt die 17-jährige Lee im Krankenhaus. Das Glückliche ist Ausdruck der Hochstimmung. Die betäubenden Schmerzmittel, Metapher für die gelungene Verleugnung der Anatomie. Hochstimmung herrscht, weil der Körper keine Bilder mehr braucht. Die Qual, die vom Bild ausging, weil seine Schönheit und Perfektion unerreichbar schien, hat ein Ende. Nun selbst schön will die Perfektion ausgestellt werden, sich per Körperfesten zeigen und bewundern lassen. Es gibt keinen Grund zur Scham mehr. Fortan kann man sich schamlos gebärden. Erlösung auch vom quälenden ästhetischen Imperativ, den ich als Über-Ich-Signifikanten kenntlich gemacht habe. Das Ich hat den Ansprüchen des Über-Ichs Folge geleistet und befindet sich im Einklang mit ihm. Die Verfolger, die Feinde Anatomie und das lästige Bild sind beseitigt. Mir kann niemand mehr etwas anhaben. Der schöne Körper ist jetzt gefeit gegen Beschädigung, so die Botschaft der Bildmedien. Er erhält sich auch in verpesteter Umgebung, ist widerständig gegen allergene Substanzen, Stress, Süchte, Ungerechtigkeit und Elend. Der Müll der Welt erreicht ihn nicht mehr. Kollektives wie neurotisches Elend haben keine Chance, in die wundervollen Leiber einzudringen. Der Dadaist Raoul Hausmann hat die Widerständigkeit in seiner Prothesenwirtschaft mit Sarkasmus bedacht. Ja, so ein Brandenburger Kunstarm, was kann man mit dem alles machen? Zum Beispiel kochendes Wasser draufgießen, ohne sich zu verbrühen. Hält das etwa ein gesunder Arm aus? Der Brandenburger Kunstarm ist das größte Wunder der Technik und eine große Gnade. Auch Schüsse gehen schmerzlos durch. Die Manie ist nicht zu überhören, das Phobische aber auch nicht. Die Angst vor kochendem Wasser, vor Schüssen. Die Manie ist Abwehr der Phobie. Das manische Ausstellen des Körpers als Abwehr der Phobie, also als Abwehr des Schreckens vor dem gar nicht so perfekten und schönen eigenen Körper. Vor dieser hässlichen Realität wird der Mensch in der Sprache der Psychoanalytiker gleichsam verfolgt. So gesehen sind Schönheitsoperationen der Kampf gegen diese Verfolgung, gegen die Phobie. Schönheit dagegen ist alles. Sie enthält den Traum vom ganz anderen. Zwischen Schönheit und Erwählung existiert ein Wechselverhältnis. Dem Anmutigen fliegt alles zu. Schönheit war stets der Königsweg zum schnellen sozialen Aufstieg, zur Anerkennung, Zuwendung, Job. Als würde ein schöner Körper eine schöne Seele oder grandiose Fähigkeiten implizieren. Dieses Phantasma beruht auf einer Projektion des psychischen Ich auf das Körper-Ich. Das funktioniert nur, wenn der Körper wie ein Kunstarm als Ich-fremd, als Objekt erlebt wird. Der Gewinn solcher Projektion liegt auf der Hand. Das Unerwünschte kann durch plastische Chirurgie beseitigt werden. Was als schön galt, war immer zeitgebunden. Nach der steifen wilhelminischen Ära hatte in den 20er Jahren die Beschäftigung mit dem sportiven und schönen Körper Konjunktur. Das Ideal des schlanken, trainierten, beweglichen und eleganten Äußeren setzte sich durch. Körperschönheit bedeutete Körpergesundheit. 1911 fand in Dresden eine große internationale Hygieneausstellung statt. Gesundheit, Sport und Körperpflege wurden als Volksvermögen angesehen. Aus der lebensreformerischen Körperkultur heraus entstand dann das rassische Ideal der Körperästhetik des Ariers als nordische Lichtgestalt. Die schmalen Körper der späten 60er hingegen waren die Metaphern einer Unschuld, die im Begriff war, verloren zu gehen. Sie sollten die Beanspruchung der Leiber durch zu viel Koks, zu viel Zigaretten, zu viel freie Liebe, zu wenig Schlaf zeigen. Begierlich war alles, was Befreiung von der autoritären Erziehung in Aussicht stellte. Die Spuren, schwer erworben im Stress der immerwährenden Party, wurden als Auszeichnung getragen. Die freiwillige Sexualisierung der Körper mündete schließlich in anspruchslosem Konsumismus und neuerlicher Disziplinierung. Nun haben wir erneut eine Trendwende. Zwar geht es wie in den 20er Jahren wieder um den sportiven Körper, aber nicht einer Körpergesundheit wegen. Die Mageren strahlen heute eine Aura des Unberührbaren aus, die ans frühe Christentum erinnert. Das Ideal war der engelhafte Leib, das Geschlecht bedeutungslos. Dafür wurde ein asketisches Leben geführt. Das Unberührte stellte sich in Schönheit und Reinheit dar. Heute ist Schlankheit Zeichen einer Unschuld, die öffentlich gezeigt wird. Die moderne Frau orientiert sich an der in Misswahlen geläufigen artifiziellen Ikonografie der heiligen Jungfrau. Gemeint ist jedoch weniger eine sexuelle Unschuld, sondern vielmehr eine Unschuld bezüglich destruktiver Gefühle. Davon wollen alle Anorektikerinnen überzeugen. Ihre Kachexie verstehen sie nicht als Magerkeit, sondern als Leichtigkeit. Das Bild und der unerwünschte Körper. Für den Psychoanalytiker Thomas Ettel hat das Bild eine Schutzfunktion gegenüber dem lebendigen Körper, der so bedrohlich wirkt, da er nicht ohne weiteres beherrschbar scheint. Doch in der Gegenwart kommt zu der Auseinandersetzung zwischen Selbstbild und Fremdbild noch eine weitere Komponente dazu. Das Bild wird idealisiert, die Grenzen zwischen Körper-Ich und Körper-Ideal verschwimmen. Es gibt keine Differenz mehr zwischen Bild und Körper, damit keine Utopie, keine Aporie, keine Scham. Manie heißt aber auch, dass alles die Hochstimmung und die Illusion Störende bekämpft und ausgemerzt werden muss, zum Beispiel die Hässlichkeit. Nicht nur das Kollektiv, auch die einzelnen Subjekte verfahren mit sich unduldsam, wie die gefährlichen Torturen zeigen, die sie auf sich nehmen. Das Schützende, das Warnende über Ich hat sich in der Verschmelzung von Ich und Ich-Ideal aufgelöst. Es ist besiegt und damit alle Bedenken beseitigt. Aber was ist das Hässliche? Hat es etwas mit der Kränkung wegen unserer Herkunft zu tun? Damit, dass solche hässlichen Gestalten wie ein Neandertaler, ein Ötzi, gar Affen unsere Vorfahren sein sollen? Oder solche anonymen, kalten, emotionslosen Gebilde wie Gene? Nun, die Einsicht in die Herkunft ist die Einsicht in unreine Ursprünge. Freud hat dies anhand der Religion gezeigt. Es sieht so aus, als habe der Schönheitswahn, um die Kränkung negieren zu können, eine Art Familienroman des Körpers gebildet. Als Familienroman bezeichnen wir jenes für die Pubertät typische Phantasma, in welchem der Pubertierende allmählich der unrühmlichen Realität seiner Eltern gewahr geworden, sich in seiner Fantasie Eltern von höherem Stande sucht, um seinen Narzissmus zu retten. Der Familienroman des Körpers wäre dann die narzisstische Kompensation der unschmeichelhaften Herkunft. Wir sind so schön, wir können nicht vom Affen abstammen, sondern sind die Kinder der Aphrodite und des Adonis. Wir sind die Kinder unseres Ich-Ideals von schönen Bildsäulen gezeugt. Gleichwohl ist die Anatomie bezwungen, droht Gefahr aus anderer Richtung. Gilt für ein Bild, das es dem Nachzuahmenden gegenüber gleichzeitig ähnlich und unähnlich sein sollte, das heißt, dass es keineswegs alle Elemente des Darzustellenden schlicht wiederholen kann, dann ist die Differenz konstitutiv. Andersherum gesagt, je weniger sich ein Bild vom Abgebildeten unterscheidet, desto leerer ist das Bild, es würde zum bloßen Abbild. Vollendete Abbildlichkeit hebt die Bildlichkeit selbst auf, sagen die Bildwissenschaftler. Es entstehen also bildlose Bilder. Mehr noch, das Abbild, das sich darin erschöpft, bereits Gezeigtes nochmal zu zeigen, wird überflüssig. Die Gefahr für die Körper liegt auf der Hand. Wenn die Körper sich zum Abbild des geschönten Bildes gemacht haben und damit das Unähnliche verloren geht, dann werden sie zu bildlosen Bildern. und mithin überflüssig. Durch den Verlust der für Körper und Bild konstitutiven Differenz verliert der Körper seine Identität, er löscht sich aus. Das bezeichne ich als narzisstische Katastrophe. Deshalb wird man so seltsam berührt oder verlegen, wenn man imitiert wird. Die eigene Identität ist durch den Verlust der Differenz zum anderen in Frage gestellt. Manche mögen deshalb nicht fotografiert werden. Leiborientiert heißt das, der Körper verliert seine Lebendigkeit, denn lebendig sein heißt, sich von seiner Umgebung abgrenzen, differenzieren, Individuum sein. Die Trennungslinie zwischen dem eigenen Körper und dem Körperbild verschwindet. Thomas Ettel spricht von einer narzisstischen Katastrophe. Welche Folgen das hat, das beschreibt der Psychoanalytiker nach der nächsten Musik. Some of us remember how much choice there was before he took the throne. He's Mr. Smooth, his hipness the great. For Mr. Smooth's verdict we must wait. So Mr. Smooth, when our turn comes round, dear Mr. Smooth, we only hope it won't be thumbs down. His power and reputation he earned cleverly. Play 15-second tracks, then just tape the electrodes to the average Joe to see how he reacts. He's Mr. Smooth, his hipness the great. For Mr. Smooth's verdict we must wait. So Mr. Smooth, when our turn comes round, dear Mr. Smooth, we only hope it won't. Studio Nordwest im Nordwestradio. Wünsche und Bilder sind unser heutiges Thema. Bisher hat der Frankfurter Psychoanalytiker Thomas Ettel aus seiner Sicht erläutert, warum sich medial inszenierte Bilder so gut als Abwehr von Lebendigkeit eignen. Körper und Bilder werden immer weniger getrennt wahrgenommen. Doch dadurch entwickelt sich nicht eine kritische Haltung gegenüber dem Bild, vielmehr wird der Körper als lebendiger und damit auch widersprüchlicher Leib zurückgedrängt. Trotz Schönheitsoperationen, Werbung und anderer medialer Inszenierungen. Der Körper selbst ist nur noch eine Hülle zur Außendarstellung. Der moderne Körperkult zeigt deutlich die Tendenz, sich nur noch mit dem Körper zu repräsentieren. Das heißt, der Körper, gerade seiner eigenen Defizienz entflohen, nämlich perfekten Bildern unterlegen zu sein, handelt sich auf der Flucht eine neue Defizienz ein. Zudem wehrt sich die Natur gegen ihre Verfügbarkeit. Die Körper erweisen sich irgendwann als Pièce de Résistance, wie die Bildforscher sagen, als Rest, der nicht aufgeht im Prozess der Mimikrie. Die Körper wollen nicht, wie Narziss, im eigenen Bild ertrinken. Sie klagen die Differenz zum Bild ein. Die Natur verhindert ihre Auslöschung. Die chirurgische Einschreibung in den Körper fordert ihre Opfer, wie die folgenreichen Komplikationen nach plastischen Operationen zeigen. Aber seine Resistenz dokumentiert der Körper ja bereits darin, dass die Verschmelzung mit dem makellosen Bild nicht ohne Torturen zu haben ist. Nur wenn der Mensch sich lebenslang durch Fitnessmartyrium quält und sich mit der Retusche der körperlichen Gefahren durch die plastische Chirurgie aussetzt, ist er in unserem Jahrtausend angekommen. Die disziplinierenden, korrigierenden Dessous früherer Jahre, etwa das Korsett, waren dagegen zärtliche Berührungen des Körpers. Das Ideal ständig vor Augen sieht sich der Körper in den Zustand permanenter Überforderung und Anspannung versetzt. Exemplarisch führt das der öffentlich dargestellte Sex und das sexuelle Vokabular vor, das wir uns angeeignet haben. Sie sind viel zu üppig und kompliziert für die bescheidenen Möglichkeiten unserer Körper geworden. Die Worte haben mit den Körpern nichts mehr zu tun. Die Verbindung zwischen Wort und Sachvorstellung ist zerrissen. Wir haben es nur noch mit sexuellen Schablonen, mit Zeichen zu tun. Die Kluft zwischen entgrenzter Fantasie und begrenzter körperlicher Möglichkeit ist nicht überbrückbar. Lustlosigkeit ist die Folge, eine libidinöse Katastrophe. Zur Katastrophe kann auch der Zusammenprall von Bild und Körper werden. Die Beulen trägt der Körper davon. Und nicht nur das, Schönheit zwingt zum Verzicht. Das zeigt die Athena des attischen Bildhauers Myron. Der Mythologie zufolge hat sie die Flöte erfunden. Sie wird in jenem Augenblick dargestellt, in dem sie entsetzt die Flöte fallen lässt, weil sie die vom Spiel geblähten Wangen als Entstellung ihres schönen Gesichtes empfand. Das erinnert an moderne junge Frauen, die kein Kind haben möchten, weil sie entstellende Schwangerschaftsfalten fürchten. Das Kreative wird der Schönheit geopfert. Die Chinesin Li erklärt, dass sie ihre Operationsnarben unter ihrem Rock verstecken wird. Sie passen ebenso wenig ins Bild wie das Erbrechen der Bulimikerin, denn es ist eklig. Die Bulimikerin schämt sich und verzieht sich zum Erbrechen ins Exil. Ekel erlaubt keine Flucht mehr ins Bild. Er verunreinigt das Ideal. Beim Thema Ekel endet alles Nachdenken über die Gründe des Gefallens am Schönen. Das Bild bekommt eine besondere Bedeutung, die das Selbstbild überlagert. Nach Ansicht des Analytikers Thomas Ettel bietet das den Menschen auch die Möglichkeit, Konflikte nach außen, an die Oberfläche zu verlagern. Bilder werden nicht verarbeitet, sondern bleiben außen. Im Inneren befindet sich dann nur noch ein unsicheres Ich, das weitere Bilder braucht, um überleben zu können. Zum Beispiel die virtuellen Bilder des Cyberspace. Im Schönheitswahn überrascht das Verbannte durch seine Allgegenwärtigkeit. Die Wiederkehr des Verdrängten beherrscht auch das Anti-Aging. Ging es im 19. Jahrhundert um den Menschen als arbeitenden Körper? Hauptproblem war die Überwindung der Ermüdung. So geht es heute um die Ausschaltung des Alterns, des Grauens über das unaufhaltsame Verfließen der Zeit. Vergänglichkeit soll verleugnet werden. Das geht mit Schönheit, denn Schönsein heißt Jungsein. Beim Anti-Aging steht indes nicht höhere Lebenserwartung, sondern antizipierte Todeserwartung im Vordergrund. Anti-Aging-Standardwerke lehren das Grauen. Mit 40, spätestens 45 ist es vorbei, weshalb die 30- bis 49-Jährigen zu Schönheitsoperationen eilen. Der Kampf gegen die Angriffe der freien Radikalen auf die menschlichen Zellen, im Anti-Aging-Programm haben sie die Rolle von Terroristen, der Kampf schöpft seine Energie aus der Überzeugung, diese Zellen seien zum raschen Absterben gemacht. Hinter utopischer Lebensfröhlichkeit ist Anti-Aging durchdrungen von Vanitas-Motiven. Ein Leben im permanenten Vergruftungsalarm, wucherndes, schlaffes, wulstiges Fleisch vor Augen, in dessen Falten sich die Vergänglichkeit spiegelt. Das lässt nur wenig andere Beschäftigung zu, bis zum Tod. Wenn man das so vor dem Hintergrund des Kampfes gegen das Altern betrachtet, dann sind die schönen Bilder, die Körperideale, auch ein Kampf gegen Depression oder gegen die Enttäuschung und Kränkung gegenüber der Realität. Die Bilder gaukeln vor, der Mensch könne, wie das Bild selbst, auch unvergänglich, unsterblich sein. Doch es bleibt ständig die Gefahr, dass die Kluft zwischen unschöner Realität und den idealen Bildern aufreißt. Die Depression ist vorprogrammiert. Die Vergänglichkeit ist im Schönheitskult allgegenwärtig. In den Fantasien meiner bildschönen Bulimikerinnen ließen sich viele Spuren dafür finden, dass sie ihr Körperinneres als verfault oder ausgetrocknet empfinden, wobei meist die weiblichen Sexualorgane gemeint waren. Kann man die Vergänglichkeit besser bebildern? Das Lebendige, das Kreatürliche vertrocknet, verfault, was überdies zeigt, wie sehr im Schönheitswahn dem realen Leib die libidinöse Besetzung entzogen ist. Der Entzug lässt den Leib verfaulen. Meine Patientinnen erlebten sich aber auch als bevölkert von grässlich hässlichen Monstern, die sie beschmutzen, ausrauben, sie tyrannisieren und von innen her zerstören. All das Hässliche und Vergängliche, die Pickel, Warzen, krumme Beine, alles das findet sich von außen aufs Leibesinnere verschoben. Den Bildern angeglichen hat sich nur die Körperoberfläche. Außen hui, nämlich jung, innen pfui, nämlich alt. Wir haben die idealisierte, vergoldete Körperoberfläche mit einem wertlosen Inneren vor uns, vergoldeter Abfall. Die Psychoanalyse würde bei einem solchen Körperbild von einem vergoldeten analen Phallus sprechen. Die Bildblasphemie endet also nicht nur in einer körperlichen Katastrophe, wie bei den Face-Victims, sondern auch in einer seelischen, in einer Depression. Reißt die Kluft zwischen realem Körper und Körperideal, zwischen Wirklichkeit und Illusion auf, in der Früh, wenn man aus der Traumwelt erwacht und in die Realität zurückkehrt, dann ist die Gefahr groß, in diese Kluft hinabzustürzen. Ein Sturz mit Entsetzen und Scham. Lee darf ihren Rock nie ablegen, die Face-Victims müssen ihr Gesicht für immer vor Scham bedecken. Bilder, so lehrt die Bildwissenschaft, blieben in der Regel nichts als Bilder und ließen sich als solche rasch durch immer wieder neue Bilder ersetzen, die eine andere Generation zufriedenstellten. Solange sie Distanz zum körperlichen Leben bewahrten, waren sie ohne Risiken austauschbar. Mit der Verwechslung von Körper und Bild komme eine Grenze in Sicht, die Bilder nie überschritten hätten, ohne dass die Betrachter in der Katastrophe endeten. Der Mythos des Narziss sei hierfür ebenso Beispiel wie Oscar Wildes das Bildnis des Dorian Gray. Wir können dem vom Schönheitswahn Verbannten, dem Geschlechtsunterschied der Generationsbarriere, Krankheit und Tod, der symbolischen Kastration, also mittels Mimikry, nicht entkommen. Die Bilder können uns das nicht abnehmen, sie können uns nur trösten. Ich habe Ihnen den Schönheitswahn als ein Angstsymptom und als auf einer idealisierenden Verehrung beruhend vorgestellt. Angst lähmt und Verehrung endet in Erstarrung. So bleiben mir zum Schluss nur die Vermutung, das Gegenteil der Schönheit sei nicht die Hässlichkeit, sondern die Lebendigkeit. Traumwelt und Wirklichkeit, die Bilder als Trost. Nach Auffassung von Thomas Ettel bleibt trotz der Bilderwelt immer ein Rest, der nicht befriedigt wird. Dahinter verberge sich die Suche nach der Lebendigkeit, die im Bild erstarrt. Doch was bedeuten diese theoretischen und historischen Überlegungen für die Praxis des Psychoanalytikers, für seine konkreten Behandlungen? Thomas Ettel sieht dafür nur begrenzte Möglichkeiten. Ich kann nur versuchen, dass die psychische Struktur dieser Patienten nachreift und sich festigt, sodass sie besser auswählen können, was sie zu sich nehmen. Das betrifft die Nahrung, obwohl sie es da natürlich wissen, aber es betrifft eben den ganzen Bereich, wie nehme ich die Welt außen in mich auf. Das dauert lang, da muss man Jahre arbeiten. Man muss auch zum Beispiel das Über-Ich abmildern, dass die Patienten nicht mehr so furchtbar streng mit sich umgehen. Also man muss auf mehreren Ebenen sozusagen arbeiten. Aber Freud hat immer die Unterscheidung gemacht zwischen dem kollektiven Elend und dem privaten Elend. Nicht? Und er hat immer gesagt, an das kollektive Elend kommen wir in der Behandlung nicht dran. Ne? Das kollektive Elend muss draußen verhandelt werden. Wir können nur die individuellen neurotischen Konflikte versuchen zu bearbeiten. Ich habe gelesen, dass Sie auch eine Arbeitsgruppe hatten zur psychoanalytischen Pädagogik. Ist das ein Versuch, vielleicht da diese beiden Ebenen besser miteinander zu verquicken? Also die Ebene der Therapie und die, sagen wir mal, mehr gesellschaftliche Ebene oder ein Stück aus der Praxis auch herauszugehen? Das ist gut möglich. Meine Kenntnisse beziehe ich daraus, dass ich lange Supervision in Kindergärten gemacht habe, also im Elementarbereich, und durch viele Sitzungen mit Erziehern, Erzieherinnen und Elterngespräche und Spielen mit Kindern sich gezeigt hat, dass zum Beispiel solche Institutionen insofern eine große Rolle spielen, weil sie sozusagen von zu Hause oder zum Zuhause ein Gegengewicht darstellen können. Nicht? Wir nennen das so die Institution als drittes Objekt, wo das Kind dann die Möglichkeit hat, von der Mutter größeren Abstand zu finden, von häuslichen Konflikten größeren Abstand zu finden und dadurch sozusagen eine Alternativmöglichkeit hat, weil im Kindergarten anders miteinander umgegangen wird, auch durch die Erzieherin, durch die Pädagogik kontrolliert. Und da schon viele Weichen gestellt werden können, dass das Kind nicht so direkt mit den häuslichen Konflikten, wo zum Beispiel nicht gesprochen wird, wo Gefühle unterdrückt werden und so weiter, was dann im Kindergarten, wenn die entsprechend geschult sind, durchaus möglich ist, später dann in der Schule, spielt immer eine ganz große Rolle, dass wir einen Außenbereich haben, wo die Kinder dann sozusagen das, was sie zu Hause nicht leben können und dadurch Alternativen haben. Das war für heute wieder das Studio Nordwest. Sie hörten Bilder von Körpern oder Körper von Bildern. Der Frankfurter Psychoanalytiker Thomas Ettel über Körperbilder und virtuelle Bilder. Das erwähnte Buch des Therapeuten heißt Das bulimische Syndrom, Psychodynamik und Genese. Es beschäftigt sich mit den Körperbildern von jugendlichen Mädchen mit Essproblemen und ist erschienen in der Edition Discord, Tübingen 2001. Das nächste Studio Nordwest können Sie am kommenden Sonntag an dieser Stelle im Nordwestradio hören. Dann heißt die Sendung »Das Unheimliche ist nur das heimliche Ende«. Professor Werner Jung über die Literatur und das Unheimliche. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Thomas Kleinspin. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Die Nachrichten. Es ist 20 Uhr. Müntefering ruft SPD zum Ende der öffentlichen Personal- und Richtungsdebatte auf. Busch verteidigt erneute Entscheidung zum Irakkrieg. Bayern München ist nach 3:1 gegen Hannover nun erster Verfolger von Tabellenführer Werder. Das Wetter: viele Schauer und Wolken bis 0 Grad. Der designierte SPD-Vorsitzende Müntefering hat Spekulationen über eine Kabinettsumbildung eine Absage erteilt. Das Thema stehe zurzeit nicht an. Zudem sei dies Sache der Regierung und nicht Sache der Partei, sagte Müntefering in Hamburg. Gleichzeitig forderte der Fraktionsvorsitzende Verzeihung, der Fach noch einmal. Gleichzeitig forderte der Fraktionsvorsitzende der SPD seine Partei zu mehr Geschlossenheit auf. Tobias Häuser. Bundeskanzler Gerhard Schröder hat im SPD-Vorstand am Wochenende noch einmal eindringlich mehr Disziplin eingefordert. Es müsse jetzt endlich Schluss damit sein, nur übereinander und gegeneinander zu reden. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Wolfgang Thierse weist erneute Rufe nach einem Kurswechsel zurück. Allerdings müsse die SPD im Einzelnen genau überprüfen, ob die sozialen Akzente der Reformpolitik richtig gesetzt seien. Der designierte Parteivorsitzende Franz Müntefering hatte nach der Vorstandssitzung noch einmal klipp und klar erklärt, am Reformkurs werde nichts geändert, es gebe keine Rolle rückwärts. Die FDP und der Bundesverband der Deutschen Industrie wollen in den neuen Bundesländern abweichende Regelungen im Tarif- und Arbeitsrecht erlauben. Es soll möglich sein, zeitlich befristet die Vereinbarungen außer Kraft zu setzen, um so die Wirtschaft anzukurbeln. BDI-Präsident Rogowski und FDP-Generalsekretärin Pieper stellten auf dem Ostgipfel der Liberalen in Erfurt ein 5-Punkte-Programm vor. Demnach soll Ostdeutschland als Modellregion vorangehen und Reformen in ganz Deutschland beschleunigen. US-Präsident Bush hat eingeräumt, vor dem Irakkrieg die Existenz von Massenvernichtungswaffen aufgrund der Geheimdienstberichte falsch eingeschätzt zu haben. Dennoch sei der Krieg gerechtfertigt gewesen, sagte Bush dem Fernsehsender NBC. Christoph Grabenheinrich. Saddam Hussein habe die Fähigkeit besessen, Massenvernichtungswaffen herzustellen und die USA damit zu erpressen. Den Vorwürfen, die Regierung habe Geheimdienstinformationen im Vorfeld des Krieges manipuliert, um den Militäreinsatz besser begründen zu können, widersprach Bush. Sein Team habe alle vorhandenen Informationen analysiert, dabei sei klar geworden, dass Hussein eine Bedrohung darstelle und entwaffnet werden müsse. Es sei nötig, sich Gefahren anzunehmen, sobald man sie erkennt und nicht darauf zu warten, dass sie unmittelbar werden. Bush betonte, seine Außenpolitik basiere auf dem Glauben, Amerika habe eine Verantwortung zur Führung in der Welt. Israel will den Verlauf der umstrittenen Sperranlagen zum Westjordanland ändern. Das hat ein Berater von Ministerpräsident Sharon angekündigt. Er sagte, es solle vermieden werden, dass der Wall Ballungszentren auf palästinensischer Seite völlig einschließe. Der SV Werder Bremen wird in der Fußball-Bundesliga nun direkt von Bayern München verfolgt. Der deutsche Rekordmeister bezwang am Abend Hannover 96 mit 3:1 und liegt nun 6 Punkte hinter Werder. Der VfB Stuttgart fiel nach einem 0:1 bei Tabellenschlusslicht Hertha BSC in der Tabelle hinter die Bayern zurück. Zur Partie Bayern-Hannover Hans-Peter Pull. In der 8. Minute, 5. Saisontor per Kopfball erzielt von Michael Ballack. Dann in der 2. Halbzeit schöne Vorlage von Reumer Kai auf Seroberto. Die 100-prozentigen macht er nicht, aber da in dieser Szene stand er goldrichtig. Da zuckte das brasilianische Füßchen nach vorne und der Ball schlug unhaltbar ein zum 2:0. Gelb-rote Karte gegen Michael Ballack wegen Meckerns gegen den Unparteiischen. Aber die Bayern numerisch unterlegen. 2 Minuten später konnten sie das 3:0 durch Reumer Kais strammen Schuss erzielen. Hannover 96, das Ehrentor zum 1:3 in der 82. Minute. Das waren Radio Bremen Nachrichten mit Sven Kuhnen. Das Nordwestwetter am Abend und in der Nacht ist es überwiegend bewölkt mit Schnee, Regen oder Graupelschauern. Örtlich kann es kurze Gewitter geben. Bei Tiefstwerten bis 0 Grad besteht außerdem Glättegefahr. Morgen ist es bewölkt und die Schauer lassen nach. Vor allem Richtung Elbe scheint mittags öfter die Sonne. Bei Höchsttemperaturen bis 5 Grad weht kräftiger West- bis Nordwestwind. Am Dienstag von der Nordsee her erneut teils Regen oder Schnee. Es ist 20:04. Nordwestradio. Nordwest Live. Am Mikrofon ist Arne Schumacher. Einen schönen guten Abend. Heute haben wir für Sie einen weiteren Mitschnitt aus dem Sendesaal von Radio Bremen, den Mitschnitt eines CD-Release-Konzertes. Am 31. Oktober letzten Jahres spielte das Bremer Quartett Haunted by the Blues im Sendesaal, eine Gruppe, deren Name Ausdruck ihres Konzeptes ist. Haunted by the Blues sind beileibe keine Bluesband, aber die Stücke, die Themen, die ihr Repertoire ausmachen, kreisen um den Blues, von der Form her und oder vom Gefühl her. Stücke ganz unterschiedlichen Ursprungs. Ausgedacht haben sich dieses Konzept der Pianist Dietmar Kirstein und der Saxophonist Eckhard Petri. Die beiden haben über Jahre Duo-Programme erarbeitet, erlesene Programme mit einer dezidierten Auswahl an Stücken, von Zappa bis Monk, von Carla Bley bis Erik Satie, von Billy Strayhorn bis Kurt Weill. Beide sind auch Komponisten, auch für Haunted by the Blues. Bass und Schlagzeug spielen in diesem Quartett David Jehn und Stefan Ulrich. Das Konzert im Sendesaal fand anlässlich der ersten CD-Veröffentlichung statt. Das Album, eine CD in einer einzigartigen Pappbox, ist auf dem Bremer Label Starfish Music erschienen. Haunted by the Blues am 31. Oktober 2003 im Sendesaal von Radio Bremen. Das Konzert begann mit einem kleinen Auszug aus der Biografie von Jelly Roll Morton, eingespielt von Konserve, gelesen von Dave Goodman. New Orleans, we'd often wonder where a dead person was located. Anytime we heard somebody was dead, we knew we had plenty of good food that night. Those days I belonged to a quartet. We specialized in spirituals for the purpose of finding somebody that was dead. Because the minute we'd walk in, we'd be right in the kitchen where the food was. Plenty of ham sandwiches.